Morning, good morning, good morning. Guten Morgen, guten Morgen, guten Morgen. Verse 57. Vers 57. Before we read that beautiful divine but, bevor wir diese schöne göttliche Aber lesen, I must reread the sentence before. Muss ich den Satz davor noch einmal vorlesen? Because you might have forgotten since yesterday. Weil du ihn vielleicht seit gestern vergessen hast. Here he says, it is sin that gives death its sting. Hier sagt er, es ist die Sünde, die dem Tod seinen Stachel gibt. And the law that gives sin its power. Und das Gesetz, das der Sünde ihre Macht gibt. But aber we thank God. Wir danken Gott. For giving us the victory as conquerors through our Lord Jesus, the Anointed One. Dass er uns den Sieg als Überwinder gegeben hat durch unseren Herrn Jesus, den Gesalbten. So Paul is saying, come on, let's already now give thanks to God. Paulus sagt, kommt, lasst uns schon jetzt Gott danken. Because through God and Jesus Christ we have the victory. Denn durch Gott und Jesus Christus haben wir den Sieg. Victory over what? Den Sieg vorüber. Sin. Sünde. Death. Tod. Decay. Verfall. Living like the first Adam. Ein Leben wie der erste Adam. Jesus Christ has given us the total and complete victory over all circumstances. Jesus Christus hat uns den totalen und vollständigen Sieg über alle Umstände gegeben. What would happen if today you make a decision? Was würde passieren, wenn du heute die Entscheidung triffst? But you will acknowledge that that victory is your victory. Dass du diesen Sieg als deinen Sieg anerkennst. Jesus did not die so that he could have his own victory. He didn't need it. He already walked in victory. Jesus ist nicht gestorben, um seinen eigenen Sieg zu erringen. Er brauchte ihn nicht. Er wandelte bereits im Sieg. No, Jesus died so that you could live in his victory. Nein, Jesus ist gestorben, damit du in seinem Sieg leben kannst. Now, isn't that a beautiful, beautiful thought? Ist das nicht ein äußerst schöner Gedanke? But in the middle of this whole thing that, you know, sin and death and sting and power. Mitten in dieser ganzen Sache von Sünde und Tod und Stachel und Macht. Paul shouts this, but we thank God. Ruft Paulus Folgendes aus. Aber wir danken Gott. Because Jesus made us these incredible conquerors. Weil Jesus uns zu diesen unglaublichen Überwindern gemacht hat. Every Christian who makes a choice, jeder Christ, der die Entscheidung trifft, to acknowledge that he can live according to the last Adam, anzuerkennen, dass er nach dem letzten Adam leben kann, to acknowledge that he's a brand new creation in Jesus Christ, anzuerkennen, dass er eine brandneue Schöpfung in Jesus Christus ist, to acknowledge that the old has completely passed away, anzuerkennen, dass das Alte vollständig vergangen ist, can make this same shout. Kann genauso ausrufen. But God be thanked, I have this amazing, beautiful victory. Aber Gott sei Dank, ich habe diesen großartigen, wunderschönen Sieg. Look at verse 58. Schau dir Vers 58 an. This is the last verse in this chapter. Dies ist der letzte Vers in diesem Kapitel. So now, beloved ones, stand firm, stable and enduring. So nun, ihr Geliebten, steht fest, stabil und ausdauernd. Very interesting. He's telling us three specific virtues. Interessant ist, dass er uns hier drei spezielle Worte sagt. Firm, stable and enduring. Fest, stabil und ausdauernd. Stand firm means that you are not going to give up. You've decided that's what you stand for. Festzustehen bedeutet, dass du nicht aufgibst. Du hast dich entschieden, dafür stehst du. Stand firm in what? Worin feststehen? Stand firm in the truth of the resurrection. Festzustehen in der Wahrheit der Auferstehung. Stand firm in the truth that you really are a brand new human being, a new creation. Festzustehen in der Wahrheit, dass du wirklich ein ganz neuer Mensch bist, eine neue Schöpfung. Standing firm is really important because it's very easy to lose balance. Festzustehen ist wirklich wichtig, denn es ist sehr leicht, das Gleichgewicht zu verlieren. Do you remember what Paul said to the Galatians? Weißt du noch, was Paulus zu den Galaten sagte? For freedom Christ has set you free. Zur Freiheit hat euch Christus befreit. Stand firm in it. Steht fest in ihr. I've seen so many Christians that had incredible, powerful revelations. Ich habe so viele Christen erlebt, die unglaubliche, kraftvolle Offenbarungen hatten. In my years of walking with Jesus, I've seen Christians who came and started out so great. In den Jahren, in denen ich mit Jesus unterwegs bin, habe ich Christen gesehen, die so großartig angefangen haben. I know Christians who preach with authority, power and anointing. Ich kenne Christen, die mit Autorität, Kraft und Salbung gepredigt haben. But I didn't stand firm in that. Aber dann nicht fest darin geblieben sind. To stand firm is something we have to keep remind ourselves every day. Festzustehen ist etwas, woran wir uns jeden Tag erinnern müssen. It's something we actually have to be intentional about. Es ist etwas, das wir bewusst tun müssen. More we live intentionally, more we realize I have to stand firm in the truth that I've learned. Je bewusster wir leben, desto mehr erkennen wir, dass wir an der Wahrheit festhalten müssen, die wir gelernt haben. I've learned in my Christian walk. Ich habe in meinem Leben als Christ gelernt, that I don't get too excited just because Christians get excited about a new revelation. Dass ich mich nicht zu sehr begeistern lasse, nur weil Christen sich über eine neue Offenbarung freuen. I'm glad with them. Ich freue mich mit ihnen. And I rejoice with them. Und ich bin fröhlich mit ihnen. But I don't give too much value until I see them standing firm in the revelation. Aber ich lege nicht so viel Wert darauf, bis ich sehe, dass sie fest in dieser Offenbarung stehen. And that's what the Apostle Paul is telling these people. You have to stand firm in these truths. Genau das sagt der Apostel Paulus diesen Menschen. Ihr müsst fest in diesen Wahrheiten stehen. So, allow me to say something. Erlaube mir, etwas zu sagen. Why don't you write down the things that the Lord has shown you? Warum schreibst du nicht die Dinge auf, die der Herr dir gezeigt hat? Go and write down the things, the revelations that you have received from the Lord over the last, whatever, 6 months or 12 months. Geh und schreibe die Dinge, die Offenbarungen auf, die dir der Herr in den letzten 6 oder 12 Monaten gezeigt hat. And go and write them down and say, Holy Spirit, show me, where have I not remained firm? Schreibe sie auf und sage, Heiliger Geist, zeige mir, wo ich nicht standhaft geblieben bin. And when he shows you that you have remained firm, und wenn er dir zeigt, dass du standhaft geblieben bist, then why just don't you make a little check and say, wonderful, here I remain firm. Warum machst du dann nicht einfach einen kleinen Haken und sagst, wunderbar, hier bin ich standhaft geblieben. And the others where you have not remained firm, und bei den anderen, wo du nicht standhaft geblieben bist, why don't you make a decision? Warum triffst du nicht eine Entscheidung? And say, I need to go back to recover these truths and these revelations that God has given me. Und sagst, ich muss zurückgehen, um diese Wahrheiten und diese Offenbarungen, die Gott mir gegeben hat, wieder zu entdecken. And now I'm going to make a decision, I will remain firm in them. Jetzt treffe ich die Entscheidung, dass ich fest in ihnen bleibe. Paul says, stand firm. Paulus sagt, bleibt standhaft. That's what he says in the context of spiritual warfare in Ephesians 6:2. Das sagt er auch im Zusammenhang mit dem geistlichen Kampf in Epheser 6. Stand firm. Bleibt standhaft. See you guys tomorrow. Bis morgen, Leute.